Die Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung vom Vorsitzenden der Stadtpräfekturdirektion Osaka des Generalverbandes der Japan-Koreaner, Bu Yong-wook, besuchte am 1. Mai Mangyongdae, Geburtsort von Präsidenten Kim Il-sung.